Kundgabe 7368. Empfangen am 20.05.1959. Schlechte Auswirkung von Irrlehren. Durch Irrlehren geratet ihr Menschen in falsches Denken. Und es zieht eine falsche Lehre immer eine irrige Schlussfolgerung nach sich, die wieder zu neuem falschen Denken führt. Eine Irrlehre ist mit Recht ein satanischer Trick zu nennen, denn das Gedankengebäude, das daraus entsteht, vergrößert sich stets, bis es zuletzt unentwirrbar ist, bis sich der Mensch selbst nicht mehr darin zurechtfindet, weil Irrtum und Lüge niemals Licht und Klarheit bringen können. Und darum soll gegen jede irrige Lehre angegangen werden. Sie soll gleich anfangs berichtigt werden, ehe sie sich ausbreiten und das menschliche Denken verwirren kann. Und es könnte auch eine Irrlehre als solche erkannt werden, wenn der Mensch bestrebt wäre, in der Wahrheit zu wandeln, weil er dann nur einen Maßstab anzulegen brauchte, ob Gottes Liebe, Weisheit und Macht wohl erkennbar ist in jeder Lehre. Ist die Wesenheit Gottes, die in sich Liebe, Weisheit und Macht ist, im Geringsten nur anzuzweifeln, so ist eine Lehre falsch. Und es gibt viele solche Lehren, die diesen Prüfungen auf Wahrhaftigkeit nicht standhalten, die weder Gottes Liebe noch seine Weisheit noch Macht bezeugen und darum kurzerhand verworfen werden können als irrig. Aber sie werden oft besonders hartnäckig vertreten, weil es den Menschen nicht mehr sonderlich an der Wahrheit gelegen ist, weil es ihnen gleichgültig ist, ob sie sich im Irrtum oder in der Wahrheit bewegen. Sie aber niemals die Wahrheit ebenso hartnäckig vertreten werden, dem Irrtum jedoch lieber anhangen. Es ist auch das ein Zeichen des nahen Endes, dass die Menschen desto empörter sind, je mehr sie aufgeklärt werden sollen, dass sie sich in der Finsternis lieber bewegen und kein Verlangen haben nach Licht. Und obwohl die Unwahrheit mancher Lehren mit Händen zu greifen ist, wehren sie jede Aufklärung darüber ab. Aber sie verfinstern sich ihren Geisteszustand stets mehr und immer schwerer wird es ihnen fallen, sich der Wahrheit zuzuwenden, denn sie wollen einfach nicht und ihr Wille kann nicht gezwungen werden. Darum ist jede Irrlehre ein Satanswerk von größter Wirkung, denn daran halten die Menschen fest. Und es gibt viele solcher Irrlehren, die sich in das Evangelium Jesu Christi eingeschlichen haben und schwerlich den Menschen als Irrlehren hingestellt werden können, weil sie selbst kein rechtes Wahrheitsverlangen haben. Dass aber solche Irrlehren ein Zerrbild Gottes geschaffen haben, das wollen die Menschen nicht hören. Jedoch weder einen Gott der Liebe noch einen Gott der Weisheit und Allmacht würden sie zu erkennen vermögen, wenn sie ernstlich über so manche Lehre nachdenken möchten, die sie im Laufe der Zeit durch Überlieferung oder Tradition übernommen haben und nun als Evangelium verfechten. Einen Gott aber, der nicht vollkommen ist, können sie auch nicht lieben und trägt eine Lehre dazu bei, dass die Liebe oder Weisheit Gottes in Frage gestellt sind, so wird es auch dem Menschen nicht möglich sein, ihn als das höchste und vollkommenste Wesen zu lieben aus ganzem Herzen. Und es wird niemals das rechte Verhältnis des Kindes zum Vater hergestellt werden können, weil dem Menschen das rechte Vertrauen fehlt. Und darum sollte ein jeder Mensch sich das überdenken, was zu glauben von ihm gefordert wird. Alles, was ihm in Form des Evangeliums nahegebracht wird, sollte er vorerst prüfen, wie weit es mit der Vollkommenheit Gottes im Einklang steht. Und ihr würdet staunen, welche Lehren euch alle zweifelhaft erscheinen würden und auch zweifelhaft sind, wenn ihr in gutem Willen und Verlangen nach Wahrheit prüfet. Ihr könnet selbst viel dazu beitragen, das Licht wird in euch, aber ihr müsset es wollen, dass ihr in der Wahrheit wandelt. Ihr müsset bitten darum, dass Gott euren Geist erleuchte und euch das Rechte erkennen lasse, dass er euch auch helfen möge, Irrlehren als solche zu erkennen und euch von ihnen zu lösen. Denn nur die Wahrheit ist beglückend, während jeder Irrtum euer Denken verwirrt und zuletzt unfähig macht zu rechtem Urteil. Gott ist die Liebe, Gott ist die Weisheit und Gott ist die Macht. Und bezeugt eine Lehre nicht die Liebe, Weisheit oder Macht, dann kann sie mit Recht verworfen werden als Irrlehre. Und der Mensch wird Aufklärung erhalten, der solche ernstlich begehrt. Amen.